Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, ein bisschen nachträglich. Mein Körper ist noch daran, sich zu gewöhnen, in welcher Zeitzone ich mich befinde. Das Klima ist etwas ungewöhnlich für mich. Ich war zu Weihnachten bei mir zu Hause in meiner Wohnung und da hat es 30 Grad im Schatten gehabt. So schön, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Aber wenn man nichts anderes kennt, wenn es keinen kalten Tag im Jahr gibt, ich habe mich richtig schon gefreut, ein bisschen in die Kälte zu kommen. Herzlichen Dank, lieber Wolfert, dass ich hier stehen darf, dass du mir genügend Vertrauen schenkst, zu deiner lieben Gemeinde zu sprechen. Ich fühle mich bei euch immer sehr, sehr wohl und habe in den letzten Tagen... Dankeschön. Und habe in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht, auch über Weihnachten und der Sinn des Weihnachten. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass Weihnachten sich wirklich nicht um uns dreht und auch nicht um uns drehen soll, sondern wirklich um den Herrn drehen soll. Dann nicken wir Christen alle und sagen, ja, das stimmt, wir feiern die Geburt Jesus. Aber wisst ihr, wenn wir daran denken, dass alles, was Gott geschaffen hat, zu seiner Ehre geschaffen wurde, inklusive du und ich, dann ist alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles muss immer zu seiner Ehre sein. Wir wurden für ihn geschaffen, nicht er für uns. Und es macht mich traurig, wenn ich so viele Menschen sehe, die Gott als Weihnachtsmann sehen. Wo er für mich hier ist, anstatt zu sagen, ich bin für dich da. Was kann ich tun, damit mein Leben deinem Leben Ehre bringt? Wir leben ja, meine liebe Frau und ich, sie ist leider nicht mit, weil es ist für sie körperlich etwas zu schwierig, mit dem Lebensstil mit mir mitzuhalten, den der Herr mir aufgetragen hat. Vor 2 Wochen predigte ich in Afrika, dann vorige Woche bei uns in Brasilien und jetzt hier. Aber sie lässt euch grüßen. Und sagt immer, vergiss ja nicht, der Gemeinde liebe Grüße auszurichten. Sie mag euch sehr, sehr gerne, hat euch sehr ans Herz geschlossen und würde gerne hier sein. Es geht uns gut. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ihr applaudiert, aber okay. Ihr dürft euch ganz frei zu fühlen, ihr ist ja eure Gemeinde, nicht wir seid ihr hier zu Hause. Es geht uns gut in Brasilien. Wir sind im März dieses Jahres rüber, ganz klar dem Auftrag des Herrn gemäß. Das war ja eigentlich das Letzte, was wir wollten. Jetzt sind wir eifrig am Portugiesisch lernen und studieren. Und mir haben die Leute immer gesagt, eine schwierige Sprache, die wirst du lange nicht erlernen. Ich bin drüben angekommen und habe dann so gesagt. Ich habe gesagt, Herr, du hast zu Babel, am Turmbau zu Babel, die Sprachen verwirrt. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, jetzt musst du diese Sprache wiederum entwirren in meinem Kopf. Und habe nach ein paar Monaten in Brasilien bereits meine erste portugiesische Predigt gepredigt. Wie gut sie war, weiß ich nicht, aber es muss der Heilige Geist gewesen sein, weil von den 10 ungläubigen Anwesenden haben sich 6 bekehrt. Also der Heilige Geist ist der beste Sprachenentwirrer, den es gibt. Und ich verlasse mich nach wie vor jeden Tag auf ihn und sage, okay, du musst mir jetzt sagen, was das bedeutet, weil ich habe das nicht verstanden. Und irgendwie weiß ich dann, was es bedeutet. Es geht uns drüben sehr gut. Wir sind sehr beschäftigt und involviert in dabei zu helfen, eine Vision zu erfüllen, die diese Gemeindebewegung hat, innerhalb der nächsten 20 Jahre 10.000 Gemeinden zu gründen. Und sie sind gut unterwegs. Sie haben 1999 die erste gegründet und inzwischen haben sie knapp 1000 Gemeinden. Also sie sind wirklich gut unterwegs, diesem Ziel dorthin zu kommen. Und ich reise viel im Land und diene den Gemeinden, helfe ihnen Vision zu geben und prophetisch zu dienen. Und im August waren wir im Nordosten dieses Landes. Das war eigentlich einfach Teil unseres Dienstes. Und das ist der ärmste Bundesstaat Brasiliens. Und als wir dort eine Woche dienten und eine Woche waren und erlebten und sahen und hautnah mitbekamen, was sich dort wirklich abspielt, da habe ich sage euch, für die nächsten 2 oder 3 Monate jeden Tag geheult. Nur geheult. Ich bin der Nachtmund davon, ich habe nur geheult. Dort sind Mädchen mit 7 Jahren, die prostituieren sich aus dem einen einzigen Grund, weil sie nichts zu essen haben. Ein Lastwagenfahrer von der Gemeinde blieb stehen, machte Pause, kam ein 7-jähriges Mädchen und bot ihm für etwa 35 Cent Sex an, weil sie nichts zu essen hatte. Ein Pastor der Gemeinde, ich war bei ihm zu Hause, der hat 3 Kinder, 10, 14 und 6 Jahre alt. Er ist weiß, seine Frau ist weiß, das 10- und 14-jährige Kind weiß und das 6-jährige Mädchen ist schwarz. Und ich sagte, wie kommt die zu euch? Und er sagte, ich ging auf der Straße spazieren in unserer Stadt, die Hauptstadt von diesem Bundesstaat. Eine wildfremde Frau, die ihn noch nie gesehen hatte, nicht kannte, kam zu ihm, gab ihm das 6 Monate alte Baby in die Hand und sagte, ich kann es nicht mehr ernähren, bitte nimm mein Kind. Und er stand da mit dem Baby. Und als ihm bewusst wurde, dass diese Frau keine Ahnung hat, er könnte ein Kindesschänder sein, er könnte irgendjemand sein, er nahm dieses Kind nach Hause und hat es adoptiert. Und als wir zurückgekommen sind und dann die Not gesehen haben, 2 Drittel des gesamten Bundesstaates, Mariau heißt er, 2 Drittel des gesamten Bundesstaates lebt mit etwa 1,50 Euro pro Tag. Und Karin wird euch das bestätigen, Dinge in Brasilien sind teuer, außer Reis und Bohnen. Die meisten Dinge sind teurer als hier. Ich habe mir hier, als ich gestern spät abends noch angekommen bin am Bahnhof dort, Gudi hat mir ein Set Weingläser gekauft um 10 Euro. Die kosten drüben 130 Euro. Dinge, die nicht das, was du absolut brauchst, um zum Überleben, Kleider und solche Dinge, sind sehr, sehr teuer. Als wir zurückgekommen sind von diesem Norden, da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir müssen was tun. Wir müssen einfach etwas tun. Ich saß in meiner Wohnung, wir leben nicht im Luxus, das haben wir nie getan. War uns auch nie ein Bedürfnis. Mir geht es auch so wie Wolfhard, wenn ich kein Weihnachtsgeschenk kriege, bin ich recht glücklich. Habe auch kein Selbstmitleid dabei, es war auch sehr schön, wie du das gesagt hast. Aber wir sind zurückgekommen und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir müssen was machen. So, wir haben begonnen zu beten und nachzudenken. Wenn die dort ein Opfer einheben in der Gemeinde, da kommen Münzen herein, weil auch die Leute in solcher Armut leben. Daraufhin haben wir gebetet und gebetet und gebetet. Und die Pastorin in dieser Gemeinde hat ein Herz für die Kinder. Sie würde am liebsten auf der Straße bei den Kindern leben, aber das ist auch keine Lösung. Aber sie hat so ein unglaubliches Herz, diesen armen Kindern wirklich eine Lösung zu geben. Da werden Kinder Satan geopfert, nach wie vor. Da werden Mädchen und Jungs mit 6 Jahren ermordet, um als Opfer dem Satanismus gegeben. Im Glauben, dass dadurch es der Familie etwas besser gehen kann. So, wir beteten darüber und eines Tages, ich war in einer Pastorenversammlung und da schickte mir Debbie so eine WhatsApp-Message und ich schaute dann kurz, oh, das ist meine Frau, was will die da? Und sie sagte nur, wenn du nach Hause kommst, wir müssen heute unbedingt Zeit finden, um über etwas Wichtiges zu reden. Und ich sagte, okay. Und ich kam nach Hause und ich sagte, also Liebling, red. Sie sagt, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ja, red einfach, sprich. Sie sagt, ich möchte ein Mädchen von der Straße adoptieren. Ich sagte, Schätzchen, du bist 57 Jahre alt. Wenn du jetzt ein Baby adoptierst, wenn das Kind 13 ist, bist du 70. Es ist egal, ich will ein Mädchen von der Straße adoptieren. Also haben wir bereits mit den verantwortlichen Leuten gesprochen. Zuerst haben wir gedacht, vielleicht so ein 7-jähriges Mädchen. Die haben gesagt, das ist zu alt. Mit dem Alter sind sie bereits in der Prostitution, um überleben zu können. Ihr müsst ein kleineres Mädchen adoptieren. So, meine Frau ist sehr hart und schwer dabei, wirklich arbeitet sehr hart am Portugiesisch zu lernen. Wir wollten eigentlich das so bald wie möglich machen, aber ich habe zu ihr gesagt, Mädchen, wenn du jetzt ein Kind hast, ich bin viel unterwegs, nicht zu Hause, du kannst mit dem Kind nicht einmal sagen, was es tun soll, was es nicht tun soll, was es tun darf, was es nicht tun darf. Du musst zuerst die Sprache beherrschen. Also lernt sie sehr eifrig Portugiesisch und wir hoffen, dass wir im Jahr 2015 ein nettes, kleines brasilianisches Mädchen von der Straße weg zu uns nach Hause holen können, um es von so einem Leben zu ersparen. Das Zweite, was wir tun, wir haben zu dieser Pastorin gesagt, bauen wir ein Waisenhaus. Sie hat gesagt, dafür bete ich seit Jahren, aber wie? Ich habe gesagt, wir bauen euch ein Waisenhaus. Meine Frau hat gesagt, wir bauen denen ein Waisenhaus? Ja, natürlich, wir bauen denen ein Waisenhaus. Ja, was kostet ein Waisenhaus? 250.000 Euro. Meine Frau sagt, 250.000 Euro? Ich habe zu ihr gesagt, schau, Haggai 2, Vers 8 sagt, das Gold ist mein und das Silber ist mein, sagt der Herr. Wo ist das Problem? Ich habe zu meiner Frau gesagt, wie machen Sie Geld? Sie drucken Geld auf Papier. Woher nehmen Sie das Papier? Sie schneiden die Bäume, um Papier zu bekommen. Woher bekommen Sie die Bäume? Mein Herr hat sie geschaffen. Ohne ihn gibt es weder Bäume noch kein Geld. Also haben wir gesagt, wir bauen ein Waisenhaus. Und wir haben bereits begonnen vorige Woche. Vorige Woche haben bereits begonnen, am Grundstück zu rodern und der Bau beginnt. Und wisst ihr was? Gott ist groß genug, einfach so groß genug, um die armen Kinder von der Straße zu erretten. Ich möchte euch ermutigen, was immer der Herr euch aufs Herz legt, was immer eure Last vom Herrn ist, ihm zu dienen und seinen Namen zu verherrlichen. Vertraut nicht auf Menschen, sucht nicht Hilfe von Menschen, sondern lasst euch einfach vom Herrn alles schenken, was ihr braucht, um seinen Plan für euer Leben zu erfüllen. Das habe ich dieser Pastorin auch gesagt. Macht ihr jetzt einmal keinen Stress. Gott wird alles zur Verfügung stellen. Alles, was wir brauchen, wird er uns geben und das Waisenhaus wird stehen und die Kinder werden von der Straße geholt werden. Das war nur ein kurzer Einblick über das, was wir auch nebenbei noch tun. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, das machen wir so nebenbei in der Freizeit, die wir etwas haben. Schlagt eure Bibel bitte auf Matthäus Kapitel 22, Vers 35. Matthäus 22, Vers 35. Ich lese aus der revidierten Elberfelder. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Gesetzesgelehrter, und er versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott möchte keine Halbherzigkeit. Gott möchte nicht den ersten Platz in unserem Herzen. Gott möchte den ganzen Platz in unserem Herzen. Ich wünschte mir so sehr, ich könnte hier sein, wenn Wolfhard darüber predigt, über hungrig zu sein. Ich bin ja seit etwa 35 Jahren im Dienst jetzt. Und ich weiß, ich schaue noch nicht so alt aus, aber ich habe sehr junge angefangen zu predigen. Und ich reise sehr, sehr viel. Und ich habe ein Phänomen, habe ich versucht herauszufinden. Seit vielen Jahren erlebe ich, dass man kommt wohin und man kommt in einen Gottesdienst, man kommt in eine Gemeinde, der Geist Gottes ist da, Prophetien sind freigesetzt, die Kranken werden geheilt. Alles Mögliche geschieht wirklich so. Der Heilige Geist ist einfach da und er tut die Dinge, die wir uns alle wünschen, täglich zu sehen. Dann kommst du in einen anderen Gottesdienst. Du bereitest dich gleich vor. Du hast gleich gebetet. Alles in dir ist dasselbe. Aber dann kommst du dort hinein und du stehst auf der Kanzel und du merkst, der Heilige Geist tut einfach nicht das, was ich möchte, dass er tut. Und anfangs bin ich dann zu Hause nächtelang auf meinem Bett wachgelegen. Nächtelang. Herr, was muss ich ändern? Was muss ich anders machen? Herr, wo ist der Unterschied? Hab versucht zu analysieren, was habe ich in diesem Gottesdienst anders gemacht? Habe ich mich anders vorbereitet? Habe ich weniger gebetet? Wo liegt der Hund denn begraben? Und dann nach langem, langem Beten und Suchen und hin und her bin ich zu einem Nenner gekommen. Zu einem einzigen Nenner. Und das ist, wie hungrig sind die Leute, denen ich diene. Das ist der einzige Schluss, zu dem ich gekommen bin. Wenn du hungrig bist, der Heilige Geist wartet nur so darauf, dir zu begegnen. Er hat solche Sehnsucht, uns zu begegnen. Wenn wir hungrig sind für ihn, wann immer die Predigt kommt, was immer Wolfert predigen wird, öffnet eure Ohren und Herzen weit dafür. Denn unsere hungrigen Herzen sind der Schlüssel dafür, was wir mit Gott erleben. Gott will keine Halbherzigkeit. Gott sagt, liebet Gott den Herrn von ganzem Herzen. Nicht von 98%, nicht von 99%, von ganzem Herzen. Unser ganzes Herz muss dem Herrn gehören und die Liebe unseres ganzen Herzens darf niemand gehören außer ihm. 1. Könige, Kapitel 8, Vers 61. Hier sagt Gott, und euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, in seinen Ordnungen zu leben und seine Gebote zu halten, wie es am heutigen Tag ist. Gott möchte, dass unser Herz ungeteilt ihm gehört. Ich habe früher mal so die Theologie vertreten, dass Gott muss den ersten Platz in meinem Herzen haben, meine Familie muss den zweiten Platz in meinem Herzen haben, der Dienst muss den dritten Platz in meinem Herzen haben. Diese Theologie vertrete ich nicht länger, denn Gott hat nicht den ersten Platz in meinem Herzen, mein Herz gehört ganz Gott. Dann werden auch die anderen Prioritäten passen, meine Familie, mein Dienst. Alles andere wird sich dann automatisch richtig einreihen, wenn Gott von meinem ganzen Herzen geliebt wird. Wisst ihr, Gott möchte nicht, dass in meinem Herzen eine Konkurrenz stattfindet zwischen ihm und meiner Familie und meinem Dienst. Gott will, dass ich ihn von ganzem Herzen liebe, von ungeteiltem Herzen. Dass mein Herz völlig ihm ausgeliefert ist und völlig ihm geweiht wird. Dass mein Herz der Platz ist, wo er uneingeschränkt regieren kann. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Die Bibel sagt weiter, nicht nur Gott, sondern auch unsere Nächsten wie uns selbst. Wie ihr bestimmt wisst, werden ja drei griechische Worte hauptsächlich verwendet. Eros, Phileo und Agape. Dieses Agape ist das Wort von dieser göttlichen Liebe, das kein Erwidern braucht, das bedingungslos liebt, egal was du tust und wo du bist und in welchem Zustand du dich befindest, das liebt einfach. Diese freundschaftliche, brüderliche Liebe, in der viele Christen auch leben, die braucht ja immer eine Begegnung und eine Erwiderung. Sonst wird dieser Kreis der Liebe irgendwann gebrochen. Drum spalten sich Gemeinden, drum verlassen Leute eine Gemeinde und versuchen, in der anderen glücklicher zu werden. Ich sage den Leuten immer, weißt du, wenn du wartest, bis du die perfekte Gemeinde gefunden hast, tritt ihr bitte nicht bei, weil in dem Augenblick, wo du ihr beitrittst, ist sie nicht mehr perfekt, weil du bist beigetreten. Ist doch so. Aber wisst ihr, das Problem ist, dass wir oft in einer Liebe wandeln, die nicht diese göttliche Agape-Liebe ist. Wenn Jesus hier sagt, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, verwendet er das Wort Agape. Mit anderen Worten, Gott sagt, Jesus sagt, ich möchte, dass du Gott, deinen Herrn, mit der göttlichen Liebe liebst, nicht mit deiner Liebe. Nicht mit der Liebe, die du aus dir und in dir selbst hast, sondern mit der Liebe, die von mir kommt, die ich dir gebe. Und deine Nächsten, wie dich selbst. Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 13, Vers 34, daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Dass ihr einander liebet. Wenn die Welt wirklich sehen will und sehen wird, dass wir nicht nur Christen sind, sondern Jünger Jesu Christi, dann wird sie es daran sehen, dass wir uns mit dieser bedingungslosen Liebe geliebt, lieben werden und auch lieben lassen. Ich kann mich gut erinnern, im Februar 1985 war das, das war im Jahr, bevor ich geheiratet habe, da trat ein Missionar an mich heran. Dieser Missionar reiste viel in den Ostblockländern. Das war ja damals alles kommunistisch noch und er fuhr nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Russland und schmuggelte dort Bibeln hinein und half verfolgten Christen. Besonders schlimm war es damals in Rumänien unter Ceausescu. Da wurden Christen gefoltert aufs Brutalste, wurden Christen ins Gefängnis gesteckt und ermordet. Da kamen, sickerten immer wieder so Geschichten heraus. Und da gab es eine Gruppe von hingegebenen Christen, die sich weigerten, Kompromisse einzugehen. Und die wurden isoliert von den Kommunisten. Und die Kommunisten haben im Grunde genommen Folgendes gesagt. Wir werden sie einfach verhungern lassen. Wir geben ihnen keine Arbeit. Wir bewachen in dem Haus, wo sie leben, dass niemand kommen kann und ihnen etwas geben kann. Jeder, der das tut, wird bestraft. Und Gott legte diesem Missionar aufs Herz einen großen Geldbetrag von rumänischen Leis war es damals, dort hineinzubringen, die aber man im Westen hier nicht bekam. Man musste das immer an der Grenze umtauschen. Der Umtauschwert war 7-mal so hoch wie der tatsächliche Wert und dann konnte man auch nur relativ gering umtauschen. Aber Gott sprach zu diesem Missionar, das war ganz ein interessanter Mann, und Gott, der Heilige Geist, sprach zu ihm und sagte, geh in diese und jene Bank in München und verlang den Bankdirektor und sag ihm, du willst so und so viel rumänische Lei kaufen. Das war ein großer Betrag, 2 große Taschen voll Geld. Der ging dorthin, der Bankdirektor sagte, Sie wissen doch bestimmt, dass man im Westen kein rumänisches Geld kaufen kann. Daraufhin stand dieser Missionar auf, machte die Tür zu und sagt, von diesem Gespräch weiß niemand, nur Sie und ich. Ich weiß, Sie haben das Geld und ich weiß auch, wo es ist. Gott hat ihm das ganz klar gezeigt. Auf jeden Fall, lange Geschichte kurz, der kam dann mit 2 Taschen Geld bei der Tür raus. Dann rief er mich an und sagte, Reinhard, der Herr hat mir aufs Herz gelegt, dich zu beten, mit mir nach Rumänien zu reisen, um dieses Geld den verfolgten Christen zu geben. Ich habe gesagt, nein, der Herr hat mir das nicht aufs Herz gelegt. Ich wollte heiraten im Jahr darauf, das war eigentlich mein Plan. Wir haben gerade begonnen, unsere erste Gemeinde zu gründen. Ich habe gesagt, nein, das sehe ich nicht so. Bet darüber. Okay, habe ich gesagt, das werde ich tun. Ich ging auf eine Berghütte, da man kann ja den Heiligen Geist nirgends besser hören als auf dem Berg, nicht wahr, Wolfert? Würdest du mir schon recht geben? So oben auf einem Berg, auf einer Hütte, ohne Strom, ohne Wasser, ohne einfach eine ruhige, urige Berghütte von einem Freund, die habe ich mir dort ausgeborgt, 3 Tage. Und ich habe zu diesem Missionar gesagt, ich werde 3 Tage fasten und beten, das verspreche ich dir. Und ich werde den Herrn fragen, ob er will, dass ich gehen werde. Als ich hinaufgegangen bin, war die Entscheidung für mich schon getroffen. Der Herr wird sagen, nein. Und dann habe ich ein Alibi, ich habe zumindest gefastet und gebetet. Der Röllige Geist ist ein Hund. Ha? Ist das deutsch oder nur österreichisch? Schon, gell? Der religiöse Geist ist ein Hund. So ein, wisst ihr, was ich sagen will? Auf jeden Fall, ich ging auf diese Berghütte und am 2. Tag, ich war oben da und ich faste und ich betete und habe einfach so Gott angebetet, so in meinen eigenen Worten. Und habe immer wieder gesagt, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich. Und plötzlich unterbrach er mein Gebet. Geht es euch auch manchmal so, dass der Herr eure Gebete unterbricht? Wenn wir lernen, auf ihn zu hören, dann tut er das regelmäßig, wenn wir religiös sind besonders. Und der Herr sagte zu mir, hör auf, mich anzulügen. Ich war schockiert. Herr, ich kenne deine Stimme doch, ich weiß, das bist du, der da redest. Wie kannst du mir sagen, hör auf, mich anzulügen, wenn ich dir sage, dass ich dich liebe? Ich liebe dich doch tatsächlich. Und der Herr sagte, hör auf, mich anzulügen. Jetzt war ich perplex. Daraufhin sprach der Heilige Geist ganz klar zu mir, öffne deine Bibel in 1. Johannes 4, Vers 20. Und ich tat das. Was steht hier? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ja, aber Gott, ich hasse doch meinen Bruder nicht. Ich liebe doch meine Brüder. Und der Heilige Geist sagt, lies mal 1. Johannes 3, Vers 16. So blätterte ich einen Blatt zurück in der Bibel. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und der Heilige Geist sprach zu mir, du bist nicht bereit, in einem rumänischen Gefängnis für deine Brüder in Rumänien zu sterben. Du bist nicht bereit, dein Leben für sie Brüder hinzugeben. Also liebst du sie nicht, weil du deine Brüder in Rumänien nicht liebst. Mir aber sagst, dass du mich liebst, dann bist du ein Lügner. Ertappt. Ertappt. Ich habe sofort alles abgebrochen, mein Fasten und mein Beten, bin ins Auto gestiegen, fuhr vom Berg runter, ging zum Telefon und rief den Missionar und sagte, ich komme mit dir nach Rumänien. Und wie es dann genau auch so war, amerikanische Brüder sind einen Tag vorausgefahren mit dem Hälften Geld, die wurden unter Druck gesetzt und unter dem Druck sind sie zusammengebrochen und die haben alles verraten, inklusive, dass wir am nächsten Tag kommen. Und am nächsten Tag, als ich bei der Grenze ankam, da warteten die Kommunisten schon auf mich. Und 5 Tage lang haben sie mich schön durch das Land gejagt und der Herr hat auf wunderbar übernatürliche Weise uns aus den Händen der Kommunisten befreit und den Christen wurde das Geld übergeben und alles ging zum Guten aus. Aber wisst ihr, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es ist oft leicht, Gott zu sagen, dass wir ihn lieben. Aber wir müssen in der Liebe wandeln, nicht nur Gott zu lieben, sondern auch unsere Nächsten, jeden Menschen mit dieser göttlichen Liebe. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ich sprach vor kurzem in einer kleinen Gemeinde in Amerika. Der Pastor dort ist ein Freund von mir und der sagt, Reinhard, bitte, wenn immer du in Amerika kommst, bitte komm und predig zu uns. Das ist eine ganz kleine Gemeinde mit vielleicht 30 Mitgliedern. Und ich war vor kurzem oben, weil ich in Amerika war, und da machte so ein Tagesseminar. Und da stellte ich die Frage, wie viele von euch glauben daran, dass wir nach den 10 Geboten nach wie vor leben sollen? Alle hebten die Hand. Und daraufhin fragte ich, seid ihr euch sicher? Ja, wir sind uns absolut sicher, die 10 Geboten haben noch Gültigkeit. Und ich sagte ihnen dann, ich lebe nicht nach den 10 Geboten. Jetzt schauten sie mich ganz schockiert an. Und ein Mann sagte dann etwas vorlaut, aber Reinhard, du musst doch nach den 10 Geboten leben. Und ich sagte, nein, tue ich aber nicht. Daraufhin begann eine Diskussion mit mir, wie es halt unter dem jüdischen auch gebraucht war. Da hatte nicht nur einer vorne gesprochen, da haben die Leute miteinander gesprochen. Da fragte der mich, ja, aber warum lebst du nicht bei den 10 Geboten? Dann fragte ich ihn, was ist denn das 4. Gebot? Er sagte, das weiß ich nicht. Sage ich, wie kannst du ein Gebot halten, dass du gar nicht weißt, was es ist? Jetzt hast du aber ein Problem. Ich sage, ich lebe nicht nach den 10 Geboten. Du sagst, du musst leben, danach weißt du aber gar nicht, was es ist. Also wie willst du das tun? Dann erklärte ich ihm, das 4. Gebot ist der Sabbat. An diesem Tag war Samstag. Ich habe gesagt, warst du heute schon einkaufen? Gehst du kochen heute nach dem Seminar noch? Wirst du wohl das 4. Gebot brav halten? Daraufhin blickte dieser Mann, wir waren das ja unter uns, also eine nette kleine Gemeinde, wir sind gute Freunde seit vielen Jahren, also ich habe da niemand bewusst zu provozieren. Wir waren einfach quasi als christliche Familie unter uns. Daraufhin blickte der Mann zu meiner Frau, die neben ihm saß und sagte, Debbie, hält er sich auch nicht an das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? So. Und Debbie blickte ihn zurück in die Augen, so wie es nur meine Frau kann. Sie ist doch die Beste. Und sagt, nein, er lebt auch nicht nach diesem Gebot. Jetzt ging so der Schock durch die Gemeinde. Um Gottes Willen, wir dachten uns, Reinhard ist ein Mann Gottes und seine Frau sagt, er lebt nicht nach dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann fügte sie hinzu, er liebt mich einfach. Und dann erklärte ich, Römer 13, Vers 8 sagt Folgendes. Seid niemand etwas schuldig, außer einander zu lieben. Und der Apostel Paulus, er schließt diesen Abschnitt folgendermaßen ab. Denn die Liebe ist die Erfüllung aller Gebote. Wenn wir in der wahren Liebe leben, wenn wir in der göttlichen Liebe wandeln, wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben und wenn wir lernen, einander so zu lieben, wie die Bibel es von uns verlangt, brauchen wir nicht nach den 10 Geboten leben, weil die Liebe erfüllt alle 10 Gebote. Wenn ich Gott liebe, wenn ich meine Nächsten liebe, braucht mir niemand irgendetwas sagen, dass ich irgendetwas nicht tun soll oder nicht tun darf. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Liebe kümmert sich nur um den Nächsten, nicht um sich selbst. Wisst ihr, was ich seit Jahren tue? Seit Jahren habe ich mir zur Angewohnheit gemacht. Ich mag so gewisse Angewohnheiten. Seit vielen Jahren habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag mehrmals am Tag Pause zu machen. Ich beginne in der Früh so. Und mehrmals am Tag mache ich Pause. Und ich meditiere und ich zitiere die 15 Eigenschaften der Liebe gemäß 1. Korinther 13. Ich mache sie immer in Englisch, weil ich halt in meinem Kopf das Deutsche nicht mehr da ist. Da ist nur mehr das Englische da und jetzt kommt das Portugiesische rein. Aber jeden Tag, love is patient, love is kind, love does not envy. Ich meditiere über die 15 Attribute der Liebe und ich sage, Herr, heute habe ich nur ein Ziel, in der Liebe zu leben. dich zu lieben mehr als alles andere, jeden Menschen, den ich begegne, zu lieben, einfach nur in der Liebe zu leben. Wisst ihr, wenn wir lernen, in der Liebe wahrhaftig zu leben, dann werden wir die Welt auch erreichen. Denn es ist die Liebe Gottes, die die Welt erreicht. Es ist die Liebe Gottes durch uns, die die Welt erreicht. Es ist die Liebe Gottes durch uns, die sich ausdrücken will und ausdrücken muss, die einfach einen Ausdruck finden muss. Und wenn wir so lernen, in dieser Liebe zu wandeln, in dieser selbstlosen Liebe, die bereit ist, sich selbst dahin zu geben für den anderen, die bereit ist, sich um den anderen zu kümmern und nicht um sich selbst. Ich fliege sehr viel, ich sitze in circa 200 Fliegern im Jahr. Mag das Fliegen überhaupt nicht, aber das ist etwas einfach, was ich tun muss, wo der Herr mich jetzt da, was der Herr von mir möchte. Und ich habe eine absolute Ablehnung gegen Mittelsitzen. Absolute Ablehnung. Denn in der Regel, sobald du dich hinsetzt, schläft der am Gangsitz. Kaum sitzt du, sind sie weg. Jetzt musst du aufstehen und aufs Klo gehen und du sitzt eh schon so und du willst jetzt den nicht belästigen und der schläft so gut und irgendwann geht's halt nicht mehr, weil deine Augen schon ganz wässrig sind und dann musst du halt Entschuldigung und dann schauen sie dich böse an, weil du sie gerade aufgeweckt hast. Also ich, wenn immer es geht, nehme ich mir den Gangsitz. Und vor kurzem, vor circa 2 Monaten, ich kam gerade von einem Ort zurück in Brasilien und am nächsten Tag musste ich dann nach Sao Paulo fliegen und checkte dann online, habe ich dann eingecheckt und beim Einchecken, da war ein schöner Gangplatz für mich. Danke Herr, das ist so gut, wie du auf mich immer schaust. Und klickte dann diesen Gangplatz an und da sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, nein, der ist nicht für dich bestimmt. Der Mittelsitz in Reihe Nummer 5 ist für dich. Und ich dachte mir, die Stimme kenne ich. Das ist der Heilige Geist. Aber was er sagt, mag ich nicht. Aber ich dachte mir, die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Also nahm ich den Mittelsitz. Nahm den Mittelsitz, komme in den Flieger rein. Da sitzt bereits ein Mann im Gang, so ein richtig großer, dicker, starker, kräftiger Mann, der seinen Sitz und ein kleines Stück von meinem Sitz auch noch mit einnimmt. Und dann danke ich mir, Herr, was willst du mich da wiederum lehren? Aber gut, ich werde es lernen, weil je schneller, desto besser. Dann können wir weitermachen. Setz mich dann hin und dann kommt eine Dame, die sagt, Entschuldigung, das ist mein Platz. Und wir stehen auf, sie sitzt sich am Fenster. Kaum ist der Flieger in der Luft, was so meine Gewohnheit ist, ich öffne meinen iPad und öffne meine Bibel und lese in der Bibel. Als ich in der Bibel lese, sagt der Heilige Geist zu mir, Johannes 14 sollst du heute lesen. Also lese ich Johannes Kapitel 14. Dann merke ich, wie diese Dame neben mir, die Brasilianerin war und von derselben Stadt kommt, wo ich lebe, in Goiânia, wie sie immer so schaut. Und ihre Augen werden immer länger in meine Richtung. Und dann sagt sie zu mir, ob ich Brasilianer bin? Ich sage, nein, ich bin Österreicher. Sie sagt, Österreicher? Und dann begannen wir in Englisch zu reden. Sie sagt, ich war schon mal in Österreich. Ich sage, wirklich, warum? Weil ich lebe in England. Ich sage, bist du Engländerin? Nein, ich bin Brasilianerin von dieser Stadt, aber ich lebe seit 8 Jahren in England. Und ich sagte, in welche Stadt? In Swindon. Und ich sagte, in Swindon. Am 30. Januar predige ich in Swindon. Ich bin Pastor. Und ich würde dich so gerne einladen, dass du dorthin kommst, in diese Kirche, wo ich predige, und dass du mir beim Predigen zuhörst. Das wäre doch wirklich was Schönes. Und dann begannen wir über Jesus zu reden, und sie verließ dieses Flugzeug, und sie sagte Folgendes. Sie sagte mir, ich lebe in Swindon, bin verheiratet mit einem Italiener, der Erzkatholik ist, kam hier nach Hause, nach Goiânia, um meine Familie zu besuchen, und ich habe ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, so auf die Art und Weise, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du mich nicht vergessen hast, gib mir ein Zeichen, bevor ich nach Hause zurückgehe nach England. Und sie sagte, Gott hat mir kein Zeichen gegeben. Und ich sagte, das ist kein Zeichen. Ich wollte eigentlich im Gang sitzen und sitze genau hier neben dir, schlag die Bibel auf und du schaust darüber, was ich lese und ich erzähle dir, wie sehr Gott dich liebt. Wenn das kein Zeichen ist, welches Zeichen soll ich dir dann noch schenken? Auf jeden Fall, inzwischen ist sie in der Gemeinde, geht mit dem Herrn und ihr ungläubiger Erzkatholik war auch schon mit im Gottesdienst. Wisst ihr? auch wenn alles versagt, die Liebe versagt niemals. Niemals versagt die Liebe. Wenn wir als Christen lernen können, in dieser göttlichen, vollkommenen Liebe zu leben, Gott, deinem Herrn, von ganzem Herzen zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, mit dieser selbstlosen Liebe, die so wunderbar beschrieben ist in 1. Korinther 13, die alles erträgt, alles erduldet, die alles vergibt, so wie Christus vergeben hat. Aber nicht nur das, Jesus geht auch weiter. Jesus sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. In Matthäus 5, Kapitel 43, das erste Mal, wo Jesus in seinem Dienst auf Erden über Gebet spricht, was spricht er da? Er lehrt uns nicht das Vaterunser. Er sagt, betet für eure Feinde. Betet für eure Feinde. Ich sage euch aber, liebe deine Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das kannten die Juden nicht. Die Juden kannten nur Folgendes, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Die Gnade kannten sie nicht. Das war völlig neu für sie. Jetzt kommt dieser Jesus, dieser Eli, dieser Messias, dieser Erlöser, der kommt plötzlich zu uns und er lehrt uns über Gebet. Und das allererste, was er uns übers Beten lehrt, ist, dass ich für die beten soll, die mich verfolgen. Dass ich die segnen soll, die mich verfluchen. Wisst ihr, ich habe alles getan und tue alles mit der Hilfe des Heiligen Geistes und der Gnade Gottes, diesen Lebensstil zu leben. Wenn Leute mich verfluchen, dann schicke ich ihnen irgendein Geschenk und schreibe ihnen einen Brief dazu, wie sehr sie mich lieben. Wenn Leute Böses über mich reden, dann rede ich Gutes über sie. Wenn Leute mir ganz bewusst Dinge tun, die sie nicht tun sollten, dann suche ich ganz bewusst etwas aus, womit ich sie absolut und bewusst segnen kann. Jesus hat Folgendes gesagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfluchen. Widersteht den Bösen nicht. Wir sind so besessen in unserem weltlichen Gedankengut jetzt, nicht wir als wir, die wir hier sitzen, sondern generell wir als menschliche Wesen, dass wir haben ein Recht auf unser Recht. Wir haben doch ein Recht, uns zu verteidigen. Wir haben doch ein Recht, unser Recht einzufordern. Paulus sagt Folgendes, warum geht einer vor Gericht gegen den anderen Bruder? Es ist doch besser, dich übervorteilen zu lassen, als vor Ungläubigen zu Gericht zu ziehen. Wenn wir lernen, dass die Liebe tatsächlich das Wichtigste und Größte ist und dass die Liebe niemals versagt, wenn wir das nur in unseren Herzen ergreifen können, wenn wir beginnen können, einen Lebensstil zu leben, wo wir Gott von ganzem Herzen lieben, wo wir hungrig sind nach ihm, wo wir dieses tiefe Verlangen und diese Sehnsucht nach ihm haben und wo wir lernen, einander selbstlos zu lieben, in einer wirklichen Aufgabe unserer eigenen Interessen und auch unsere Feinde so zu lieben, dann werden wir die Kraft und die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes in unserem Leben permanent erleben. Das verspreche ich euch. Liebe versagt niemals. Liebe ist das Größte. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber Liebe ist das Größte. Ich habe vor kurzem sehr viel darüber nachgedacht. Wie hat Gott uns geschaffen? Die Bibel sagt in 1. Mose 1, Vers 26, Gott schuf uns in seinem Ebenbild. Jetzt, wenn ich dich frage, was bedeutet das? Da hört man viele gute theologische Auslegungen. Ja, Gott ist die Dreieinigkeit, Vater, Sohn im Heiligen Geist, habe ich wohl gehört. Wir sind auch Dreieinigkeit, Geist, Seele und Leib, drei in einem. Also sind wir in seinem Bild geschaffen. Aber ich denke dir, lass mich dir etwas ganz Simples sagen. 1. Johannes 4, Vers 8 sagt, Gott ist Liebe. Nicht nur Gott liebt, Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Wenn das Wesen Gottes Liebe ist, ich geschaffen wurde in seinem eigenen Wesen, das heißt, ich wurde geschaffen im Wesen der Liebe. Das heißt, es ist für mich unnatürlich, nicht in der Liebe zu wandeln. Natürlich, wir wissen, die Sünde hat das alles zerstört. Die Sünde hat diese Selbstsucht, diese egoistische Sache, dieses alles dreht sich um mich in unser Leben gebracht. Aber Jesus Christus durch den Tod am Kreuz hat er uns wieder hergestellt. hat er nicht nur den Fluch gebrochen und unsere Sünde vergeben, er hat uns wiederhergestellt in unserem Leben. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. Jesus Christus durch seinen wunderbaren Tod am Kreuz hat mich wiederum neu gemacht. Wie wurde Adam und Eva geschaffen? Im Ebenbild der Liebe. Und Christus hat mich wiederhergestellt zu einer neuen Kreatur. Ich bin im Ebenbild der Liebe geschaffen. Und alles andere als in der völligen Liebe zu wandeln, ist eigentlich gegen das Leben zu leben. Es ergibt eigentlich keinen Sinn. Paulus sagt im Timotheusbrief, in den letzten Zeiten werden furchtbare Zeiten kommen. Das Erste, was er sagt, ist, Leute werden selbstsüchtig sein oder selbstliebend, sagt seine andere Bibel. Ich habe zu meiner Frau vor kurzem gesagt, als ich wieder irgendwo für viele Leute betete nach dem Gottesdienst, ich sagte zu meiner Frau, Liebling, ich gehe oft betrübt nach Hause. So betrübt nach Hause vom Gottesdienst, aus folgenden Gründen. 90% der Probleme, für die ich viele Leute bete, die sind aus keinem anderen Grund, weil sie sich selbst zum Zentrum ihres Lebens gemacht haben und nicht Gott, ihren Herrn. Sie sitzen in einem selbstgebauten Gefängnis und auf dem Gefängnis steht drauf, ich. Ich bin das Zentrum meines Lebens. Wisst ihr, wenn wir wirklich lernen können, unser Leben zu verlieren in ihm, würden wir es finden. Wenn wir wirklich lernen könnten, dass der Hunger nach ihm, die Liebe zu ihm, die Liebe zueinander, auch die Liebe zu den Feinden, dass wenn wir in dieser vollkommenen Liebe leben und wandeln können, dann würden wir in einem Leben des Sieges wandeln. Die Liebe versagt niemals, absolut niemals. Ich habe zwei Geschichten gelesen vorige Woche, die mich sehr bewegt haben, die beide wahre Geschichten sind. Die eine Geschichte, also eine habe ich gelesen, eine habe ich gehört vor kurzem. Die eine Geschichte handelt sich von Indien. Vor vielen, vielen Jahren, da wurde einem Jungen das Mittagessen gestohlen. Als dieser Junge dann der Lehrerin sagte, mein Mittagessen wurde gestohlen, wurde da ein bisschen investigiert und nachgeforscht und sie fanden den Dieb. Der Dieb war ein Junge, der sehr arm war und behindert war. Er hatte einen gekrückten Rücken und war behindert. Gekrümmten Rücken. Dann kam die Lehrerin und sagte zu dem Jungen, du weißt, was die Strafe ist. Damals war noch Prügelstrafe aktuell in Indien. Zieh dir deinen Rock aus und du wirst jetzt den Stock auf deinen nackten Rücken bekommen. Der Junge beginnt zu heulen. Er wollte seinen Mantel nicht ausziehen, auch deswegen nicht, weil er sich schämte für seine Behinderung. Daraufhin stand der Junge auf, dessen Mittagessen gestohlen wurde und sagte, Frau Lehrerin, gibt es ein Gesetz dagegen, dass jemand die Strafe des anderen auf sich nimmt? Die Lehrerin sagte, ich kenne solches Gesetz nicht. Daraufhin ging er nach vor, entblößte seinen Oberkörper, beugte sich über und sagte, bitte, ich will die Prügelstrafe für ihn bekommen. Wahre Geschichte. Der Junge bekehrte sich und wurde ein Prediger des Evangeliums. Jetzt erzähle ich euch eine zweite Geschichte, die ich persönlich von dem Mann gehört habe. Bei unserer Pastorenkonferenz vor 3 Wochen in Goiânia, wo ich lebe, hatten wir einen Pastor aus Ägypten. Er ist Pastor der größten Gemeinde in Ägypten. Und er erzählte, als die Revolution jetzt begann, vor kurzem in Ägypten, vor einigen Jahren, da erlitten die Christen Furchtbares. Die Moslems brachten Christen um. Sie zerbrannten viele Gemeindegebäude, die wurden in Brand gesteckt und völlig vernichtet. Und daraufhin sagte dieser Bruder, er sagte, daraufhin haben wir Christen zusammengetan, wir haben große Transparente gemacht und auf den Ruinen unserer Gemeindegebäude haben wir sie aufgehangen. Da stand darauf, das ist die Botschaft an euch Moslems, wir lieben euch und wir haben euch vergeben. Und er hat gesagt, seit diesem Augenblick haben sich Hunderttausende Moslems bekehrt. Es kommt durch die Nachrichten nicht heraus, was wirklich los ist. Er hat uns so viele Geschichten erzählt, Geschichte über Geschichte über Geschichte, über Gemeindewachstum und wie Jesus den Moslems im Traum erscheint, wie sie zu den Gemeindegebäuden kommen und wie sie sich radikal bekehren und Jesus nachfolgen. Warum? Die Liebe versagt niemals. Jesus lehrte uns, liebet eure Feinde. Und wenn wir als Gemeinde lernen können, in dieser absoluten Liebe wiederum zu wandeln, in dieser Liebe, die wichtiger ist als die Gaben, in dieser Liebe, die viel, wisst ihr, wir urteilen so gerne gemäß den Gaben. Leider, muss ich sagen, viele Menschen, die mich oberflächlich kennen, die beurteilen mein Leben nur nach den prophetischen Gaben und der Herr verwendet ihn im Übernatürlichen und dafür kennen sie mich. Und oft sage ich, Herr, was sind die Gaben doch? Die Gaben kommen von dir als Geschenk, ich nehme sie an und lass mich verwenden, mehr ist das nicht. Aber was wichtiger ist, Paulus spricht im 1. Korinther 12 über die Gaben des Geistes. Ja, wir sollen streben danach, das sagt er klipp und klar. Paulus spricht im 1. Korinther 14 über die Gaben des Geistes. Ja, er sagt, strebet nach der Weissagung. Das sagt er. Aber mittendrin in die zwei Kapiteln, da schiebt er etwas hinein. In 1. Korinther 12, Vers 31 sagt er, ich zeige euch einen vortrefflicheren Weg. Was ist der vortrefflichere Weg? Der Weg der Liebe. Er beendet das Kapitel 1. Korinther 13 mit der Aussage im 14. Kapitel im 1. Vers, eifert nach der Liebe. Eifert nach der Liebe. Wisst ihr, es ist mein Herzensanliegen und mein Bedürfnis, dass wir als Christen es lernen, in dieser absoluten Agape-Liebe zu leben. In dieser Liebe zu leben, die nicht auf sich selbst schaut, die bereit ist, für den anderen das Leben aufzugeben und hinzulegen. Die bereit ist, so zu leben, wie Christus es uns vorgelegt hat, gelebt hat. Die bereit ist, zu überwinden. Ich habe mich viele Jahre mit einem Thema beschäftigt. Wie betrüben wir den Heiligen Geist? Das Thema hat mich Jahre beschäftigt. Ich habe darüber gebetet, ich habe gefastet, ich habe studiert und ich fand nie eine wirklich befriedigende Antwort. Bis ich eines Tages vor Jahren eine Antwort fand, die für mich wirklich sehr befriedigend war. In Epheser Kapitel 4 spricht die Bibel über das Betrüben des Heiligen Geistes. Und wenn wir den Kontext anschauen, Epheser Kapitel 4, Vers 29 sagt Folgendes, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Paulus schrieb das nicht in Kapiteln und Versen, die wurden später dazugefügt. Paulus sagt, das Betrüben des Heiligen Geistes im Zusammenhang mit den Worten, die wir aus dem Mund kommen lassen und was sie in dem Herzen unseres Bruders anrichten tun. Sag nur das, was Gnade gibt. Nichts anderes. Wenn wir unsere Brüder, unsere Schwestern kritisieren, auch wenn das, was sie getan haben, richtig ist, bin ich überzeugt, betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn du weiterlässt, Vers 31 und Kapitel 5, Vers 1 und Vers 5, Vers 2 im Epheser, da spricht der Apostel Paulus über das Wandeln in der Liebe. Lasst alle Bitterkeit und Wut, tut das alles weg. Seid gütig zueinander, seid mitleidig zueinander, vergebt einander. Seid Nachahmer Gottes, Vers 5, Kapitel 5, Vers 2. Wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Paulus spricht mitten in dem Zusammenhang, sprecht nichts Böses übereinander, gebt einander Gnade, sprecht ermutigende Worte zueinander, baut einander auf, liebt einander, vergebt einander, seid nicht bitter gegeneinander. Mitten da hinein, in den Kontext, wie wir miteinander umgehen, spricht er und betrübt nicht den Heiligen Geist. Und als ich darüber betete und nachstudierte und sinnierte, über mehrere Jahre hinweg, da war ich eines Abends, predigte, wo ich in einem anderen Land, und ich übernachtete dann bei einer Familie. Und als ich dort übernachte, am Abend, wir saßen so zusammen, dann begannen einige dieser Leute einen anderen Christen zu kritisieren. Dinge, die wahr waren. Dinge, die ja faktisch gesehen wahr waren. Aber als sie begannen dann so diesen Bruder zu kritisieren, ich hatte einfach so ein mulmiges Gefühl hier drin. Ich wollte da einfach am liebsten weglaufen, habe aber nichts gesagt. Manchmal ist man höflich, wo man nicht höflich sein soll. Martin Luther hat gesagt, wenn du dem Ohr der Kritik gibst, gibst du dem Ohr dem Satan. Wenn du deinen Mund der Kritik deines Bruders gibst, gibst du deinen Mund dem Satan. Und als ich dort an diesem Abend saß und als ich dann endlich zu Bett ging und einschlief, hatte ich einen Traum. Und in dem Traum sprach Gott zu mir. Ich sah viele Luftballons in einem Raum. Und diese Luftballons hatten alle Namen drauf. Namen der Anwesenden, die diesen Abend kritisiert haben. Und dann sah ich, wie Pfeile geschossen wurde. Und jedes Mal, wenn ein Pfeil einen Ballon traf, dann ist dieser Ballon nicht geplatzt, sondern es erzeugte ein kleines Loch und die Luft kam aus diesem Ballon, bis der Ballon am Boden sackte und einfach nur so da lag. Und dann kam im Traum dazu die Bibelstelle Epheser 4, Vers 30. Und plötzlich wurde mir bewusst, das griechische Wort für Geist ist Wind, Luft, Pneuma. Plötzlich wurde mir bewusst, wenn wir nicht in der Liebe wandeln, betrüben wir den Heiligen Geist. Warum? Weil Römer 5, Vers 5 sagt Folgendes, die Liebe Gottes wurde ausgegossen in euer Herz durch wen? Durch den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der die Liebe Gottes in unser Herz gegeben hat. Und wenn wir nicht in der Liebe wandeln, betrüben wir ihn. Und das dürfen und wollen und sollen wir nicht. So, die Frage ist die, wie können wir in dieser Liebe wandeln? Wie können wir? Rainer, das ist doch fast unmöglich. Es ist doch, wie kann das geschehen? Du machst das so einfach und so absolut, aber du verstehst doch gar nicht, wie mein Ehemann mich behandelt. Du weißt ja gar nicht, mein Chef, wie der ist. Du hast ja gar keine Ahnung, wie das und jenes ist. Jetzt werde ich dir was sagen. 1982 war ich auf der Bibelschule und da waren 22 Nationen in einem engen Raum zusammen. Und da war eine Italienerin, die mochte mich nicht und die mochte Männer nicht. Und ich weiß nicht, warum sie mich nicht mochte. Sie absolut mochte mich nicht. Ich habe versucht, mit ihr gut umzugehen, aber sie hat mich klar wissen lassen, dich mag ich überhaupt nicht. Und eines Tages betete ich so früh morgens und ich betete und ich sagte, Herr, bitte schenk mir Liebe für die Katharina. Bitte Gott, schenk mir deine Liebe. Und Gott sagte, nein. Und ich dachte mir, was? Nein? Und ich betete weiter. Und Gott zeigte mir eine Vision, einen großen Kanal. Und wie oben die Liebe Gottes bereits hineingegossen war und aus diesem Kanal gingen viele einzelne Leitungen hinweg. David, mein bester Freund, alle meine Freunde. Und da floss diese Liebe wunderbar durch. Und dann war auch ein Kanal hin Richtung Katharina. Der war komplett verstopft. Und als ich näher hinblickte in der Vision, sah ich Stolz, männliche Arroganz, Egoismus, Unvergebenheit. Und der Herr sagt, meine Liebe ist bereits in deinem Herzen. Du hast das Kanal zu ihr verstopfen lassen. Und ich tat Buße. Ich tat einfach Buße. Ich sagte, Gott, vergib mir. Ich tue Buße. Und wisst ihr, Katharina und ich bekamen beste Freunde. Die Liebe Gottes ist in unserem Herzen. Gott hat sie uns bereits geschenkt. Wir können sie fließen lassen. Wie können wir ganz praktisch in dieser Liebe leben? Wir müssen zuerst verstehen, du kannst nicht geben, was du nicht hast. Es ist nicht deine menschliche Liebe. Viele von uns versuchen in unserer menschlichen Liebe andere Menschen zu lieben, aber das endet in der Sackgasse. Es ist die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, die wir bereits haben und die wir im Glauben empfangen müssen und im Glauben weiter fließen lassen müssen zu allen anderen Menschen, inklusive unsere Feinde. Aber nicht nur müssen wir das im Glauben annehmen, wir müssen das auch erkennen. Als der Herr mich begonnen hat zu lehren, wirklich seine Liebe zu erkennen, weil viele Christen, die reden, wie sehr Gott uns liebt, die verstehen im Kopf, wie sehr Gott uns liebt, aber Gott möchte, dass wir die Liebe erfahren, jeden Tag erfahren und erleben, jeden Tag dieses hungrige Herz zu haben und sagen, Gott, ich will deine Liebe erleben, ich will sie erfahren. Als ich das erkannt habe, habe ich Folgendes gesagt, Gott, ich möchte ein Junkie deiner Liebe sein. Denn je mehr ich mich von dir geliebt weiß, desto mehr kann ich diese Liebe geben. Je mehr ich mir sicher bin, ich bin von dir 100% geliebt, so wie ich bin, ohne Leistung, ohne Werke, ohne Tun, ohne Predigen, ohne Reisen, einfach nur, weil ich eben dein Lieblingssohn bin. Bei mir zu Hause im Büro hängt so ein schönes Zeichen, da steht drauf, Jesus loves everybody, but I am his favorite. Jesus liebt alle, aber ich bin sein Lieblingssohn. Und wisst ihr, als der Heilige Geist mich lehrte, wie geliebt ich wirklich bin, und aus dieser Liebe heraus mein Leben zu ihm leben und zu anderen leben kann, das hat mein Leben grundlegend verändert. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Und damit komme ich zum Abschluss. Schaut euch mal dieses Bild an. Gefällt euch dieses Bild? Ist Geschmackssache, ne? Kunst ist immer Geschmackssache. Mir gefällt es auch nicht. Aber dieses Bild ist ein tatsächliches Foto eines Gemäldes. Es wurde gemalt von einem holländischen abstrakten Künstler. Von einem holländischen abstrakten Künstler, sein Name war Willem de König, der hat das gemalt. Und dieses Bild wurde verkauft, als es verkauft wurde im Jahr 2006, war es das zweitteuerste Gemälde, das je verkauft wurde, um 137,5 Millionen Dollar. Was sagt ihr da? Mehr als 100 Millionen Euro wurde dieses Gemälde verkauft. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer von euch glaubt, dass dieses Gemälde 137,5 Millionen Dollar wert ist, würden wahrscheinlich alle sagen, na ich nicht, das ist doch verrückt. Da kann man viele Waisenhäuser bauen mit dem Geld. Ich weiß den exakten Wert dieses Gemäldes. Auf den Cent genau weiß ich den Wert dieses Gemäldes. Und ich werde ihn euch jetzt sagen. Der hundertprozentige Wert dieses Gemäldes ist 137,5 Millionen Dollar. Warum? Wer bestimmt Wert? Immer der bezahlt dafür. Niemand anders. Wenn du mir nicht glaubst, eröffne einen Schuhladen am Montag, verkauf Nike-Schuhe um 5 Euro, original Nike-Schuhe, um 5 Euro. Wenn keine Käufer in deinen Laden kommen, weil sie sagen, na, das ist mir das nicht wert, gehst du bankrott. Du bestimmst nicht den Wert deiner Schuhe. Den Wert bestimmen diejenigen, die in deinen Laden kommen und sagen, ich will den und das bin ich bereit dafür zu bezahlen. Wenn dein Freund einen Adidas-Laden eröffnet, neben dir und verkauft gleichwertige Schuhe um 150 Euro pro Paar und alle Leute sagen, die will ich haben, die kaufe ich, dann haben die Schuhe den Wert von 150 Euro. Warum? Weil sie es tatsächlich wert sind? Nein. Wert wird bestimmt von demjenigen, der dafür bezahlt. Der bestimmt den Wert. Dieser Mann, der dieses Bild gekauft hat, der hatte kein Interesse, was deine Meinung ist. Sein Name war Stephen A. Cohen, er ist ein Milliardär. Der hatte kein Interesse, was du denkst, was dieses Bild wert ist. Er schaute das Bild an, sagte, das Bild ist mir so viel wert, also bezahle ich es. Er hat den Wert bestimmt. Warum zeige ich euch das? Wer hat für dein Leben bezahlt? Und womit hat er bezahlt? Gott liebte dich so sehr, dass er mit dem Leben seines einzigen Sohnes für dich bezahlte. Darum kann deinen Wert niemand bestimmen außer er. Niemand in dieser Welt. Der Teufel nicht, deine Vergangenheit nicht, auch nicht dein Elternhaus, ob es gut oder nicht so gut war. Das spielt keine Rolle. Deinen tatsächlichen Wert kann nur derjenige bestimmen, der für dich bezahlt hat. Gott hat für mich bezahlt. Als ich das erkannt habe, Jesaja 53, Vers 10, es gefiel den Herrn, ihn zu schlagen. Wie kann es einen Vater wohlgefallen, seinen eigenen Sohn zu schlagen und misshandelt zu haben, auf brutalste Art und Weise? Wie kann so etwas in der Bibel stehen? Weil ich ihm so viel wert bin. Du hast den größten Wert von irgendjemand in diesem Raum. Du bist sein Lieblingskind. Du hast diesen unbegrenzten Wert, so tief ist seine Liebe für dich und zu dir. Und wenn wir unseren Wert erkennen, wenn wir uns bewusst sind, wie unwahrscheinlich wertvoll wir doch sind, dann werden wir diese Liebe Gottes empfangen können und dann werden wir diese Liebe Gottes an ihn zurückgeben, dann werden wir diese Liebe Gottes an die Nächsten weitergeben und dann werden wir auch selbstlos unsere Feinde lieben können. Denn es ist die von ihm kommende Liebe, die dann durch uns fließt und nicht unsere eigenen Liebe. Wenn du versuchst zu leben, was ich dir heute gesagt habe, das Wichtigste ist die Liebe. Liebe deinen Nächsten, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe auch die Feinde, liebe die, die widerstehen. Wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, das mache ich jetzt, du wirst auf dem Bauch landen und furchtbar enttäuscht werden. Aber wenn du nach Hause gehst und sagst, Gott, ich danke dir für meinen Wert. Ich danke dir, dass ich so unendlich wertvoll bin. Ich bin geschätzt, ich bin geliebt, der höchste Preis wurde für mich bezahlt. Oh Gott, ich werde jetzt diese Liebe fließen lassen. Gott, mach mich einen Kanal deiner Liebe. Gott, mach mich einen Kanal, der 1. Korinther 13 lebt. Dann wirst du erleben, wie Gott dich zu einem Kanal seiner Liebe machen wird. Dann wirst du erleben, wie du plötzlich die Obdachlosen lieben wirst. Dann wirst du erleben, wie plötzlich die Leute, die keine Hoffnung haben, lieben wirst. Dann wirst du erleben, wie Leute, die dich vorher abgestoßen haben, die werden dich jetzt anziehen. Warum? Leute haben zu mir gesagt, Rainer, du und deine Frau seid verrückt. Ihr habt so viel zu tun. Warum kümmert ihr euch jetzt noch um die Straßenkinder von São Luís? Die Liebe Gottes treibt mich. Es bin nicht ich. Es ist nicht mein Leben. Es sind nicht meine Talente. Es ist Gottes Liebe, die mich ergriffen hat und jetzt einfach durch mich fließt. Und wisst ihr, und das ist auch nicht anstrengend. Zu lieben ist nicht wirklich anstrengend. Ich bin geschaffen, Ebenbild der Liebe. Nicht zu lieben ist anstrengend. Weil wenn ich nicht in dieser Liebe wandle, dann wandle ich dagegen, wofür ich eigentlich geschaffen wurde. Es ist unnatürlicher, nicht in Liebe zu wandeln, als es ist, in Liebe zu wandeln für den neuen Menschen. Für die neue Schöpfung ist es viel natürlicher, in Liebe zu wandeln. So wurde ich geschaffen. Das ist meine geistliche DNA. Und wenn wir so leben, betrüben wir den Heiligen Geist nicht? Leben wir ein erfülltes Leben? Sehen wir die Kraft und die Herrlichkeit Gottes? Und sehen wir, wie Gott durch uns begonnen hat und beginnen wird, zu wirken, wo immer wir sind? Ich schließe jetzt mit einem Traum ab, den ich hatte vor, ich glaube, es war am Mittwoch diese Woche, Mittwoch oder Donnerstag diese Woche, war ich zu Hause in meinem Bett und ich konnte zuerst nicht einschlafen. Und als ich endlich eingeschlafen habe, da sprach Gott zu mir in einem Traum über eure Gemeinde. Und den möchte ich euch jetzt gerne weitergeben. Und ich konnte nach dem Traum nicht mehr weiterschlafen. Es hat mich so zutiefst bewegt. Vielleicht wisst ihr alles, was ich euch jetzt sage, dann soll es euch einfach nur zur Bestätigung dienen. Ich kann mich auch nie mehr erinnern, welche prophetischen Worte ich irgendwo weitergegeben habe. Sobald ich gehe, sind die alle wieder weg. Aber in dem Traum sah ich ganz klar, dass das, was Gott für diese Gemeinde noch vorhat, so viel größer ist, als auch du es dir erträumst, lieber Wolfhard. Ich habe gesehen, wie Gott diese Gemeinde genommen hat vor langer Zeit und wie Gott selbst diese Gemeinde als ein Samenkorn hier in Berlin in die Erde gesteckt hat. Und Gott sagte zu mir und Gott sprach zu mir, zu meinem Herzen, diese Gemeinde wurde nicht von dir gegründet, lieber Wolfer, diese Gemeinde wurde von keinem Menschen gegründet, diese Gemeinde wurde strategisch vom Herrn selbst hierher gegründet auf diesem Ort in Berlin. Und auch die Pforten der Hölle werden den Plan, das, was für diese Gemeinde von Gott von Anfang an geplant war, nicht überwältigen können. Dann sah ich, wie dieses Samenkorn gepflanzt wurde. Dann sah ich, wie dieses Samenkorn begann aufzugehen, wie es gewässert wurde. Aber dann sah ich, wie Angriffe kamen, so richtig feindliche Angriffe, die versucht haben, dieses Samenkorn zu ersticken, dieses Samenkorn zu beeinschränken, die versucht haben, das Wachstum dieses Samenkorns einfach zu limitieren. Aber dann sah ich, wie Gottes Hand vom Himmel her kam, vom Himmel her schützend über diese Pflanze stand, über diese kleine Pflanze im Vergleich zu was es werden wird. Und wie Gottes Hand schützend über diese Pflanze stand und sagte, während all der Jahre, wo das Wachstum nicht so war, wie ihr es euch wünschtet, während all der Jahre, wo die Träume, die tief in eurem Herzen waren, von denen ihr überzeugt war, dass Gott sie euch gegeben hat am Anfang der Gemeindegründung, all die Visionen, die Träume, die Pläne, die ihr so klar gehabt habt, als diese sich nicht in Erfüllung gegangen sind, habt ihr treu weiterhin gewässert. Und der Herr sagte zu mir, weil ihr weiterhin treu gewässert habt und treu geblieben seid in der Vision, die ich euch in das Herz gelegt habe am Anfang dieser Phase in der Gründung dieser Gemeinde, weil ihr es treu gemacht habt, auch in Zeiten, wo der Feind seine Pfeile klar geschossen hat und strategisch geplant hat, das Wachstum dieser Gemeinde nicht zu erlauben, hat der Herr gesagt, aber ich habe meine Hand immer schützend darüber gehalten und ich werde meine Hand höher heben und das Wachstum wird plötzlich kommen und es wird auch schnell gehen. Und alles das, was ihr euch geplant habt, was ihr gespürt habt von Anfang an, dass Gott es in euer Herz gegeben hat und mehr, wird der Herr durch diese Gemeinde tun. Und dann sah ich plötzlich, wie diese Gemeinde emporschoss und es wurde nicht mehr eine kleine Pflanze, es wurde ein Baum. Aber dieser Baum hatte Äste, die so überdimensional waren. So überdimensional, die gingen weit über Berlin hinaus. Die streckten sich nicht nur über ganz Deutschland, die streckten sich weit über den Ozean zu anderen Nationen hinaus. Und der Herr möchte euch sagen, die Zeit ist kurz bevor, wo ich das tun werde, was ich immer schon gesagt habe, dass ich tun werde für euch als Gemeinde. Und ich sehe, dass diese Äste, die gehen in andere Nationen, in Nationen, wo du noch nicht warst, aber wovon du geträumt hast, hinzugehen. In Nationen, wovon es dir ein tiefes Herzensanliegen war. Dort möchte ich auch das hintragen, was der Herr uns hier in Deutschland geschenkt hat. Ich sah, wie die Äste in andere Nationen gingen. Und der Herr wird das, was er hier in eurer Gemeinde tut, in vielen anderen Nationen hinbringen. Und die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar werden in anderen Nationen. Und Deutschland und die Gemeinde auf dem Weg und Berlin wird einen wesentlichen Anteil an dem haben, was der Herr in den anderen Nationen der Erde tun wird. Und auch die Dinge, die in diesem letzten Jahr 2014 geschehen sind. Ich spüre, dass da waren gewisse Dinge im Jahr 2014, wo Fragezeichen drüber stehen. Und der Herr möchte sagen, keines dieser Fragezeichen soll ein Fragezeichen sein. Ich habe alles in meiner Hand und alles ist Teil der Rechnung und es wird aufgehen, weil ich der Herr es so gesprochen habe. Ich bin mit euch, habt keine Angst und blickt getrost in die Zukunft. Und der Herr sagt, ich schreibe das erste und ich schreibe das letzte Kapitel des Buches. Das wirst du sehen. Amen. Es ist wie immer ein Vorrecht, mit euch hier zu sein. Ich bin euch wirklich sehr dankbar. Ich wäre auch sehr gerne nur hier gesessen und hätte Wolfgang zugehört. Aber ich bin dankbar, dass ich hier die Möglichkeit hatte, euch mitzuteilen. Ihr wisst es nicht, aber ich versichere euch, ich bin oft bei euch in Gedanken, auch weit weg in Brasilien. Ich bete oft für euch und es liegt mir sehr am Herzen, dass Gott in Deutschland seinen Plan erfüllt. Gott hat Deutschland nicht vergessen. Wir dürfen die Lügen des Feindes nicht glauben. Gott liebt unser Land. Gott liebt Deutschland und Gott hat Deutschland nicht vergessen. Und der Herr wird eine außergewöhnliche Jugenderweckung in diesem Land tun. Der Herr wird unter den Jugendlichen etwas tun, hier in diesem Land, was Deutschland noch nicht gesehen hat, was Europa noch nicht gesehen hat. Jugendliche in Deutschland werden so Feuer und Flamme sein. Und es wird nicht so sein, wie es kleine Aufbrüche gegeben hat in der Vergangenheit, wo es kleine radikale Jugendbewegungen gegeben hat, die aber dann ins eine Extrem oder ins andere Extrem gegangen sind. Der Herr sagt, ich werde in Deutschland etwas tun, was zum Wunder Europas werden wird, weil die jungen Menschen, die werden so Feuer und Flamme für mich sein. Die jungen Menschen, die werden die Alten lieben, die werden alle Menschen in völliger Liebe lieben und sie werden mich mehr lieben als ihre eigenen Visionen und als ihre eigenen Träume. Es wird nicht darum gehen, dass diese jungen Menschen versuchen werden, ihre Dienste zu erfüllen und ihre Pläne zu erfüllen. Der Herr sagt, ich bereite bereits junge Menschen in diesem Land dafür dazu zu, dass sie mir ganz ausgeliefert sind, mir ganz hingegeben sind und dass sie sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und der Herr sagt, ich bin bereit dabei, mit meinem Heiligen Geist diese jungen Leute zu sammeln, an ihrem Herzen zu wirken und auch das zu erfüllen, was ich geplant habe, in diesem Land zu erfüllen, eine junge Generation zu haben, die dieses Land für mich in Besitz nimmt. Und ihr werdet einen ganz wesentlichen Teil von dem haben, was Gott unter den jungen Menschen in diesem Land tut. Ihr sollt nicht nur daran glauben, was Gott in dieser Gemeinde durch die jungen Leute tun wird. Ihr sollt daran glauben, was Gott durch euch und die jungen Leute im ganzen Land tun wird. Denn der Herr wird euch einen Namen geben im ganzen Land. Weil ihr habt nicht eure eigene Ehre gesucht, ihr habt nicht euren eigenen Dienst versucht zu erhöhen, ihr habt nicht versucht, euch selbst auf eine Plattform zu stellen, ihr habt vom ganzen Herzen den Herrn gedient. Einfach aus aufrichtiger Liebe Gott dienen zu wollen. Das war euer Motiv. Und der Herr sagt, weil euer Motiv aufrichtig und rein war, darum werde ich euch erhöhen, ich werde euch auf eine Plattform stellen und ich werde euren Namen groß machen in diesem Land. Nicht groß in dem Sinn, dass ich euch die Ehre und ich euch verherrlichen werde, aber groß in dem Sinn, dass Menschen wissen werden, dass ich euch berufen habe, um die jungen Menschen in diesem Land dazu hinzuführen, dass sie den Plan Gottes erfüllen und die Nation für Jesus einnehmen werden. Amen. Ich bin am Ende. Ich danke euch. Ich wünsche euch ein siegreiches Jahr 2015 in der Liebe unseres Herrn. Ich sage nicht, Gott segne euch. Ich sage, er hat euch gesegnet mit jedem himmlischen Segen in Jesus Christus. Lebt darin. Amen.